Hast vorhin gesagt, jawohl, dann haben wir schon Na. mindestens eine. Ja, herzlich willkommen zur Vorstandssitzung des Bundesvorstands. Das Protokoll macht Gabriele, Beginn ist 20 Uhr. Anwesend sind bis auf Michael im Augenblick alle. Möglicherweise kommt er noch. Damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Bei der Genehmigung des letzten Protokolls bitte ich um die dafür oder gegen Enthaltungen Stimmen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Der Termin der nächsten Sitzung ist am 12. Februar um 20 Uhr wieder im Mumble. Damit gilt die als eingeladen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, der Bericht des Vorstands. Ich fange an. Ich war bei dem Treffen der internationalen Koordinatoren in Prag. Dann war ich zum Fraktionsbesuch im Saarland bei der Piratensicherheitskonferenz in München und dann halt so die regelmäßigen üblichen Mumble-Sitzungen. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Das scheint nicht der Fall. Damit würde ich an Carsten übergeben. Ja, danke schön. Ich war ebenfalls in Prag, internationalen Koordinatoren nochmal im Mumble. Ich war in München bei der Security-Konferenz und habe gestern, nee, vorgestern Mumble mit der Verwaltungsassistenz gemacht. Fragen dazu? Scheint nicht so. Dann würde ich an Christus übergeben. Ich war auch in Saarbrücken letzte Woche. Davor war ich auf der Stammtisch hier in Hamburg, auf der Vorstandssitzung in Hamburg, WKK-Sitzung in Hamburg. War dann in Saarbrücken, hatte ich ja schon erwähnt. Die Woche war ich dann in Kassel beim Neujahrsempfang, habe dort mit dem Teil des hessischen Vorstandes gesprochen, war auf der LAFO-Sitzung der Hamburger. Die Woche bin gerade parallel noch in der WKK-Sitzung, also WKK heißt Wahlkoordinationstreffen hier in Hamburg. Habe letzte Woche an Pressetermin teilgenommen mit einem Redakteur, habe diese Woche heute Morgen mit einer Fokusredakteurin ehemalige gesprochen, also die ist eine freie Mitarbeiterin, die uns hier im Wahlkampf wo bin ich, in Hamburg unterstützen wird. Das ist das, was mir gerade einfällt. Gibt es Fragen an Christus? Auch da nicht. Ich habe nicht alles mitbekommen, Christus. Möglicherweise wäre es gut, wenn du später mal gucken würdest, ob du noch zwei, drei Punkte mit ergänzen kannst, damit dein Tätigkeitsbericht so einigermaßen vollständig ist. Und ich übergebe an Bernd. Ja, danke. Ich habe sehr vieles getan, allerdings hauptsächlich online, weniger im Real Life unterwegs. Das sind insbesondere die üblichen Sitzungen, darüber hinaus diverse andere Sitzungen. Ich habe mich mal wieder in verschiedenen AGs sehen lassen, auch in anderen Gliederungsebenen bei den unterschiedlichen Sitzungen. Dann gab es da ja auch verschiedene Mumble-Veranstaltungen, wo ich geschaut habe, dass ich dabei sein kann. Habe diverses im Bereich IT-Technik gemacht, diverse Updates, aber auch Änderungen. Dann habe ich eine Petition vorbereitet und eingereicht, dazu auch noch einiges anderes getan. Dann hat man Themenbeauftragungen im Bereich PolGF. Da haben wir jetzt Captain Leto mit dabei. Und ja, das war's im Groben. Neben dem üblichen, was man jeden Tag tut, gibt es Fragen dazu. Scheint nicht der Fall. Dann würde ich an Stefan übergeben. Ja, dann fangen wir mal wieder an mit dem Kontostand. Wir haben insgesamt 950.478,79 Euro auf allen Konten. Einzeln aufgegliedert steht's im Pad. Ich war ja nun die letzten beiden Sitzungen nicht da. Im Dezember habe ich eh extrem runtergefahren, beruflich und auch gesundheitlich. So die wichtigsten Sachen am 23.12. konnten wir dann endlich oder konnte ich dann endlich einen Rechenschaftsbericht beim Bundestag in Berlin abliefern. Und am 15.01. die letzte Sitzung, da habe ich es dann tatsächlich vorgezogen, den Hamburgern beim Plakatieren zu helfen, anstatt hier zu sein. Ansonsten habe ich diverse andere Sitzungen, Tickets und Mailbearbeitungen, was man so eben drum und dran noch hat. Prima, vielen Dank. Gibt es Fragen an Stefan? Auch das scheinbar nicht. Lothar, du bist dran. Ja, ich war beim letzten Empfang in Hessen mit der Hessenmarine, die wir gemacht haben. Ist momentan eigentlich eine ganz gute Stimmung, habe ich das Gefühl, da gewesen. Also es war sehr positiv. Ich war diverse Mumbles mit Beitragskonto und Schatzmeisterrunde. Und dann bin ich momentan mit dem Wirtschaftsprüfer zugange, weil der Bundestag Nachfragen zum Wirtschaftsbericht, also zum Rechenschaftsbericht hatte. Das kläre ich dort gerade. Okay, gibt's Fragen? Gibt's Fragen an Lothar? Dann Hermin. Ah, jetzt, okay. Schönen guten Abend von mir. Wir kommen zu den Mitgliederzahlen. Insgesamt haben wir 23.717 Mitglieder. Davon sind 4.225 stimmberechtigt, 568 schwebend und 1.359 verifiziert. Was habe ich in letzter Zeit gemacht? Ich habe die Piraten und die Piratenfraktion in Bonn besucht. Ich war bei einem TTIP-Bürgerdialog in Leverkusen, habe da auch noch den Stammtisch der Piraten mitgenommen. Ich war mit bei der Fraktion im Saarland. Ich war bei der Sicherheitskonferenz der Piraten. Ich habe diverse Mumbles hinter mir. Ich habe mich gestern in Berlin mit Gordon in Bezug P-Shop und Dokumentenmanagementsystem getroffen. Ich habe mich gestern mit Faxe getroffen und erhielt von ihm eine Führung durchs AGH in Berlin. Da war ich bisher noch nie. Und ich war heute beim NSA-Untersuchungsausschuss und besuche ein paar Piraten hier vor Ort am Stammtisch. Gibt es Fragen an Hermin? Scheinbar nicht. Dann schöne Grüße an den Stammtisch und Marc ist dran. Ich war auch bei der PiratesCon in München und habe an diversen Mumbles teilgenommen und ein paar Sachen für Bayern gebaut. Gibt es Fragen an Marc? Dann last not least Michael. Ja, das ganze Gedöns lasse ich mal weg. Das könnt ihr in meinem Vorstandstagebuch nachschauen, sondern ich mache jetzt mal Werbung für die Wahlkampfabschlussparty in Hamburg. Das ist auch das, womit ich mich jetzt auch gerade maßgeblich beschäftige. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, am Freitag, den 13. Februar, also in etwa 2 Wochen, ist Wahlkampfabschlussparty in Hamburg. Wir wollen da auf dem Spielbudenplatz richtig was losmachen und alle AGs, alle Untergliederungen, alle Fraktionen sind da eingeladen, sich darzustellen. Wir wollen die Buntheit der Piratenpartei in gesamter Breite darstellen. Also wenn ihr dort irgendeine Idee habt, ein Thema, das ihr vorstellen wollt, irgendwas, was optisch was hermacht, vielleicht hat irgendjemand einen 3D-Drucker oder irgend sowas, lasst eurer Kreativität freien Raum, vielleicht kriegen wir auch mal wieder einen Killerschacht zusammen oder sowas. Wie gesagt, seid kreativ und meldet euch mit Vorschlägen und es muss jetzt schnell gehen, weil in 2 Wochen geht es quasi schon los. Ich hätte eine Frage. Ich auch. Ich wollte eigentlich nur wissen, habt ihr gerade bei der WKK schon über die Sache mit dem P-Shop gesprochen, beziehungsweise wegen dem Sondereditions-T-Shirt für den Wahlkampf in Hamburg? Das kann ich beantworten, weil ja Michael nicht da ist. Okay, ja, dann haben wir gemacht. Also wir sitzen da, wir haben das als TO3 gehabt, vorhin um, ich glaube, 7:20. Es wurde besprochen, dass die Frage kam auf und da wird der Michael Behrendt noch auf dich zukommen oder das, wenn, was genau ihr euch da vorstellt. Zu Michael Ebner, klasse Geschichte. Auch dich bitte ich wegen der Koordinationsgeschichte der Party nochmal mit Michael, wer ist er mit Nachnamen? Behrendt oder Sven nochmal zusammenzusetzen. So als bitte. Danke. Ja, mit beide und mit Klaus auch noch und so mit Andreas und Arndt, völlig klar, dass wir da noch viel zu koordinieren haben. Das ist mal alles wieder recht spontan, aber lasst uns jetzt einfach mal zeigen, dass wir auch spontan große Dinge reißen können. Ja, spontan ist ja seit längerer Zeit und das funktioniert. Das ist einwandfrei in Hamburg ein Vorzeige-LV, was Koordination angeht und Manpower und Angriff. Also da bin ich begeistert. Macht es einfach und danke dir. Okay, gab es weitere Fragen? Ja, am Sprechermikrofon sind Gernot und Danny. Ich weiß aber nicht, wer von euch beiden zuerst da war. Danny war zuerst. Gernot, du bist sehr leise, du müsstest nachher lauter sprechen und Danny jetzt. Gut, Abend miteinander und hi Michael, ich hätte zwei Fragen zu dem Event. Zum ersten, wie sieht's mit der rechtlichen Sache aus? Also ist die Anmeldung und alles gelaufen? Dürfen wir da Nahrungsmittel, Getränke ausschank? Ich habe irgendwas mal gehört, dass da Alkoholausschank vielleicht ein Problem sein könnte. Wie sehen die Anfragen aus bei den parteiinternen Catering-Gruppen dafür? Und zum anderen, wie sehen die Anfragelage aus bei unseren Abgeordneten? Haben wir die alle schon durchgeklappert, dass wir da auch was auf die Bühne stellen können? Und das letzte noch, eine Kleinigkeit, noch ein Anhang, Musik, Musik, Musik, Musik. Ja, Christus, mach du. Ja, nee, kannst du auch machen, Michael, ist mir egal. Ich bin, Dani, also zu deiner ersten Frage, es gibt keine Probleme mit der Schankerlaubnis, die Leute arbeiten hier eng mit den Gastronomen auf der Reeperbahn, dort bezüglich. Es wird die AG Catering da sein aus Thüringen, die wir dazu gewinnen konnten, mal wieder seit Ewigkeiten was zu machen, außerhalb ihres LVs. Die, soweit ich weiß, hat der Michael Ebner zu den Fraktionen, kann er dazu eher was sagen, wie der kommt? Ja, also zu den Fraktionen, sofort als das der Termin angedacht war, habe ich mich natürlich sofort an die ganzen Fraktionen gewandt und wir haben jetzt auch noch eine Rednerliste von irgendwie, ich glaube 6, 7 externe Redner quer durch und den Rest, wir haben ja auch Hamburger Kandidaten, die vorzeigbar sind und den Nichtmusikteil können wir eigentlich mit den Leuten, die wir jetzt schon haben, eigentlich füllen. Das ist das, was mir im Moment am allerwenigsten Sorgen macht. Also da sind wir vergleichsweise gut aufgestellt. Bei diesem Bühnenprogramm im politischen Teil. Bei Musik muss jetzt auch ein bisschen mit den Hamburgern abgeklärt werden, was dort sich anbietet, dort auf dem Spielbudenplatz. Und die größte Baustelle ist nach wie vor dieser Piratenmarkt, wo ich jetzt seit anderthalb Tagen das Go habe, dass wir das überhaupt dort machen dürfen. Und ich habe ja gestern auf die Vorstände-Mailingliste eine Mail rausgehauen mit dem Aufruf, habe aber, weil ich heute unterwegs bin, da noch keine Rückmeldungen lesen können. Ich hoffe, dass ich schon zahlreich Rückmeldungen habe. Wenn nicht, überlegt euch Dinge, die ihr dort tun könnt, in allen Untergliederungen, in allen Arbeitsgemeinschaften. Wir wollen da richtig heftig was losmachen. Musik ist auch schon gesorgt, Michael, habe ich vergessen zu sagen. Also Bands. Okay, Gernot, du bist dran. Ja, ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Ja, einwandfrei. Super. Ja, Michael, ich habe noch mal ein paar Fragen zur Organisation. Also ich habe das jetzt so verstanden, ihr macht ja da auf diesem Platz mehr oder weniger so einen Jahrmarkt. Das heißt, wir könnten ja zum Beispiel von den Sozialpiraten, von der Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen, ein Pavillon da aufbauen und dann entsprechendes Material doch zur Verfügung stellen. Wäre sowas denkbar? Das ist nicht denkbar, das ist explizit erwünscht, aber jetzt nicht, dass er hier ein paar Flyer austeilt, sondern sorgt dafür, dass er die Themen auch irgendwie visuell aufbereiten könnt, sei es auf Schautafeln, sei es, wir haben ja dann um die Zeit, wir werden nachmittags und abends machen, weil vormittags auf dem Spielbudenplatz ist relativ witzlos. Wir werden dann also den weit überwiegenden Teil in Dunkelheit haben. Das heißt, man kann auch mit einem leistungsschwachen Beamer recht problemlos schon was auf die Beine stellen. Also überlegt euch, wie ihr das an Leute, die da vorbeischlendern und jetzt nicht unbedingt Flugblätter mitnehmen wollen, wie ihr dort die Sachen kurz und prägnant visualisieren könnt. Kurz noch eine Frage. Gibt es da irgendwie ein Orga-Pad, wo man sich eintragen kann, damit auch die Leute wissen, wer kommt und was man mitbringt? Ja, das Orga-Pad gibt's. Das ist noch relativ rudimentär. Das ist verlinkt im Team Polge von der gestrigen Sitzung. Ich bin jetzt gerade unterwegs und auf einem anderen Rechner. Ich finde das auf die Schnelle nicht. Aber du hast ja sicher irgendwo den Link zur gestrigen Sitzung und dort ist auch dieses Pad verlinkt. Okay, danke. Ich habe noch eine Frage, Michael. Jaha. Nö, ich wollte, und zwar geht's darum, Bremen bist du ja momentan mehr fokussiert. Sag mal, die Unterschriften, dass da welche gesammelt werden, ist ja klar, gell? Und ist euch klar, und dass bis zum 2. Februar eine Beteiligungsanzeige an den Landeswahlleiter eingegangen sein muss, ist euch auch klar. Ich sag das, ich frage jetzt einfach mal blöd, hier in der Runde. Ja, und ich frage da genauso blöd dann mal bei Volker nach, der macht das ganze Wahlamtsgedöns. Ich hoffe, dass er jetzt nicht gerade die Beteiligungsanzeige versemmelt hat. Die Unterstützungsunterschriftenformulare sind teilweise schon da. Also das haben die auf dem Schirm. Jetzt die Beteiligungsanzeige gehe ich mal davon aus, aber ich weiß es nicht gewiss. Ja, ich frage nur nicht, dass wir da wegen 89 Unterschriften, also ich wollte nur höflich nachfragen. Gut, gibt es weitere Fragen an Michael? Das scheint nicht der Fall. Damit wären wir durch den Tätigkeitsbericht des Vorstandes durch. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4, die Anträge. Der Antrag 4.1, Antrag auf anonymisierte Veröffentlichung verhängter UMs. Gibt es dazu Wortmeldungen? Jo. Ja, von mir auch. Na dann mal los. Ladies first. Okay, vielen Dank. Wir hatten ja bereits einen Antrag zum Thema Veröffentlichung von Ordnungsmaßnahmen vom BIM, bei dem wir uns dazu entschieden haben, den mit in die Klausur zu nehmen. Ich würde vorschlagen, dass wir den Antrag, der uns jetzt gerade vorliegt, da direkt irgendwie mitnehmen. Siehe Zeile 128, genau. Der Antrag in 4.1 konkurriert mit dem Vertagten aus dem Ticket 9140. An der Stelle vielen Dank für BIM nochmal für den Hinweis. Den 9140 haben wir in die Klausur gezogen, so dass ich vorschlage, dies mit diesem hier auch zu tun, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Gibt es gegen den Vorschlag, den Antrag noch mit in die Klausur zu nehmen, Einwendungen? Okay, dann betrachte ich das als Nein und der Antrag 4.1 wird mit in die Klausur genommen. Und wir kommen zum Antrag 2, Antrag auf Ausschreibung, Themenbeauftragung, Freifunk. Wenn ich das richtig gesehen habe, Danny, ist der Antrag von dir? Ja, ist ein Antrag von mir. Da wir ja schon lange in diesem Bereich aktiv sind, Dinge tun auf unterschiedlichen Ebenen, haben wir uns gedacht, dass man das Ganze mal ein bisschen fokussieren sollte und dazu wäre ein erster wichtiger Schritt, einen Ansprechpartner zu schaffen im Bund, der dann für Piraten, die auf anderen Ebenen eben im Freifunk aktiv sind, ein Ansprechpartner ist, der denen helfen kann, der Sachen vermitteln kann, der auch für extern als Ansprechpartner da ist und für euch als Vorstände als Kontakt zu den NGOs, die da in dem Bereich aktiv sind. Also wir haben die Ausschreibung jetzt mal auf freie Netze gesetzt, aber natürlich ist klar, dass besonders der Freifunk e.V. in dem Bereich sehr aktiv ist und dass wir da einen besseren Kontakt brauchen. Wir haben jetzt mal ein bisschen vorbereitet für euch den Text. Natürlich könnt ihr den noch anpassen. Es wäre vielleicht auch gut, wenn da nochmal ein Lektorat drüber geht, aber wir würden uns freuen, wenn ihr den so ungefähr annehmt. Wir fragen gerne. Wortmeldung? Ja, grüß dich. Es war mit mir abgesprochen. Der Dani hatte vorher gesagt, dass wir das bräuchten. Und ich danke dir vom Herzen, Dani, dass du dir die Mühe gemacht hast, diesen Antrag an uns zu stellen. Ich persönlich bin dafür, weil wir haben das Problem in Gesamt, ich glaube, XY Anzahl an Freifunker und wenn wir eine Ausschreibung hätten, einen deren Beauftragten hätten, der könnte sich darum kümmern und das in irgendeiner Art und Weise im Bund auch koordinieren. Also ich finde das persönlich klasse. Würde mich freuen, wenn wir das bestimmen würden. Positiv abstimmen würden, sorry. Kurze Wortmeldung. Ja. Dieser Antrag war vorhin als 4.2 und als 4.4 drin, einmal mit zuständig Vorstand und PolGF. Ich habe den jetzt als 4.2 reingeschoben, also nicht, dass sich jemand wundert, warum da jetzt auch zuständig Vorstand/PolGF steht. Ich habe das einfach mal so zusammengeführt, weil ich vorhin nicht genau wusste, wer soll da jetzt dann auch eigentlich zuständig sein. Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja. Mich würde noch interessieren, wer die Ausschreibung macht. Ja, da ich wollte auch gerade noch was dazu sagen. Ich denke, das werden wir wieder tun, wie auch beim letzten Mal. Ich habe sehr fleißige Mitarbeiter, die ich auch an der Gelegenheit gerne nochmal dankend erwähne. Und ich denke, in dem Bereich werden wir das auch abfackeln können, wie bei den letzten Malen. Da hatten wir in der Vergangenheit auch ein bisschen Diskussion dazu. Aber eigentlich wollte ich eine Wortmeldung zum Antrag selber noch bringen. Und zwar, nachdem Christian so ein bisschen innerparteilich die Sachen beschrieben haben, möchte ich eher auf den inhaltlichen Teil reingehen, ein bisschen freie Netze. Und das sind insbesondere natürlich auch Freifunker, aber lange nicht nur, sind, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass wir sowas haben, dass wir Piraten uns auch dafür stark machen. Unter anderem auch deshalb, weil freie Netze bedeuten, dass wir eigentlich sicher miteinander kommunizieren können. Und ich meine damit nicht nur datensicher, sondern insbesondere, da heute fast alles an Kommunikation letztendlich über das IP-basierte Internet abläuft. Das heißt, das herkömmliche Telefon, was noch mit Zweidraht, Klingeldraht, Stromversorgung geschaltet und geht auf IP, genauso wie die Basisstationen und der Mobilfunksender inzwischen da im Backbone miteinander auch darüber verknüpft sind. Jedenfalls sind wir im Prinzip mit der gesamten Kommunikation inzwischen fast auf einer Art von Technologie unterwegs und die kann man natürlich manipulieren, abschalten, sonst irgendwelche Dinge tun. Und ich denke, da sind solche Alternativvernetzungsmöglichkeiten, wie es freie Netze bieten, ganz, ganz wichtig. Und da sollte man uns ganz stark dafür machen. Und das gelingt vielleicht mit einem Themenbeauftragten besser als ohne. Ja, ich würde mal ganz kurz dazwischen. Ich teile dem Antragsteller zwischenzeitlich mal mit, dass sein Antrag angenommen ist. Es gibt 7 Stimmen dafür, bislang keine dagegen und keine Enthaltung. Kann mich mal jemand eintragen, dass ich auch dafür bin, bitte? Ich kann es gerade nicht. Okay, damit ist er, glaube ich, einstimmig angenommen, weil Hermi hat sich in Redmine eingetragen. Ist einstimmig. Okay, gut, damit haben wir den Punkt. Danny, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Und wir kommen, oder wir haben alle gewonnen, und wir kommen zum Antrag 4.3. Antrag auf kostenneutrale Unterstützung der Petition, Paragraph 166. Der Antrag ist von Flo, ja. Ist der Antragsteller da? Ja, ich sag moin. Hi. Willst du ganz kurz was dazu sagen? Oder auch länger? Ja, ist eigentlich relativ klar. Es geht nur schlicht und ergreifend darum, dass wir, um das Ding zu bewerben, also nicht bloß darauf hinzuweisen, sondern auch dazu aufzurufen, die Petition zu zeichnen, positiven Bescheid des Bundesvorstandes bräuchten, weil es eine politische Entscheidung ist. Und wenn ihr das positiv bescheiden könnte, dann wäre das nicht schlecht. Wortmeldung. Ja, Christus. Also ich habe die Diskussion, ich weiß nicht, auf welcher der ganzen Listen, wo ich angemeldet bin, mitbekommen. Und die Diskussion ging auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich persönlich würde schon dafür stimmen wollen, weil ich die Leute, die das halt Umflo, Monopol etc., die das machen und unterstützen, sehe ich eigentlich schon relativ positiv entgegen. Und auch die Argumentationskette des Antrages finde ich positiv. Also ich würde das schon gerne haben. Eventuellerweise ergänzt einer der Befürworter das auch noch dazu. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja. Michael? Da mache ich mal eine Gegenrede. Ich habe das ja auch schon bei uns im Redmine eingetragen. Ich halte das aus zweierlei Gründen für problematisch. Zum einen, es ist bei genauem Hinsehen durch die Programmatik weder Grundsatzprogramm noch Bundestagswahlprogramm gedeckt. Und es ist eigentlich gute Tradition, dass man über das, was in den Programmen steht oder sich direkt davon ableiten lässt, nicht hinausgeht. Die andere Geschichte, man kann so eine Abschaffung dieses Paragraphen damit argumentieren, dass ja im Paragraph 130 der Volksverhetzung im Prinzip dasselbe drin steht, würde man den 166er ersatzlos streichen, würde der 130er greifen. Von daher passiert nichts. Hätte man das so argumentiert und mit Rechtsvereinfachung, dann könnte man das meinetwegen auch sogar noch aus dem Programm ableiten. So argumentiert aber diese Petition nicht. Diese Petition argumentiert erstens, dass durch eine solche Abschaffung der Freiheit der Kunst ein höheres Gewicht beizumessen wäre. Das ist sachlich falsch, weil, wie gesagt, der 130er dann greift. Es ist auch keinesfalls so, dass der 166er den mangelnden Respekt vor einer Religion sanktionieren würde. Schutzziel ist, da kann man das in jedem Strafrechtskommentar nachschauen, nach herrschender Meinung ist oberstes Schutzziel dort die öffentliche Ordnung. Der Maßstab, was da noch zulässig ist oder nicht, sind auch nicht irgendwelche religiösen Fundamentalisten, sondern das sind im Prinzip die ganze Kommentierung, sei es zum StGB, sei es zum Grundgesetz, sich relativ einig, dass dort die Freiheit der Kunst relativ weit geht. Von daher würde ich diese Sache ablehnen. Wortmeldung? Ja, grüß das. Wie du selber sagtest, also im ersten Punkt, da bin ich halt komplett dagegen. Wenn wir alles mit erstmal auf dem BPT programmatisch abdichten wollen, dann können wir auch, brauchen wir auch kein Bufo. Jetzt werde ich nervös, weil BIM dem Michael zustimmt, aber trotz alledem werde ich dagegen argumentieren. Also die 130er ist ja grundsätzlich schon so, dass du selber sagtest, der Paragraph 130 hebt ja den 166er als solches auf. Wenn der Paragraph 130 den 166er aufhebt, dann kann man dann den 166er auch dagegen argumentieren. Okay, gibt's weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich fast vorschlagen, wir kommen trotz des offenen Endes der Diskussion zur Abstimmung und tragen unsere Stimmen entsprechend ein. Ich bin dafür übrigens. Dürfte mich jemand antragen? Habe ich gemacht. Danke dir. Sehr gut. Gut, im Augenblick sind Christus und ich dafür, Michael, Carsten, Marc, Lothar dagegen, Stefan enthält sich, Harry... Man möge mich bitte auch bei dagegen eintragen, danke. Seko, wir haben verloren, gell? Wir müssen ein ernstes Wort mit unserem Vorstand reden, so funktioniert das nicht. Ich mag euch alle, aber das finde ich jetzt nicht nett. Aber nicht so, ne? Wer spricht da? Einen gut. Okay, damit teile ich dem Antragsteller mit, dass der Antrag abgelehnt ist. Und wir kommen zum Antrag 4. Antrag auf Transparenz, Rechenschaftsberichte. Ist der Antragsteller da und will was dazu sagen? Das scheint nicht der Fall. Gibt es Wortmeldungen zum Antrag? Ja, da gibt es natürlich gleich eine von mir. Schieß los. Letztendlich schießt es ja auf das, was auch bei der letzten Sitzung, bei der ich dabei war, wo es dann auch schon mal hieß, das muss veröffentlicht werden. Und ja, das hatte ich zugesagt und ja, das habe ich verschlampt. Nachdem ich diesen Antrag heute gelesen habe, habe ich aber auch Gabriele nochmal angemailt. Sie möge mir die bitte nochmal einscannen und rausschicken, weil wir veröffentlichen sie an sich, die Rechenschaftsberichte, zumindest die Bundesrechenschaftsberichte. Ich habe die Links auch unten schon mal drinne und sie sind sowieso veröffentlicht beim Bundestag. Auch den Link habe ich unten in der Anmerkung nochmal reingesetzt. Also grundsätzlich tun wir es eigentlich. Wir haben es tatsächlich letztes Jahr nicht getan. Dieser ist jetzt ja gerade erst ganz frisch und wir kämen jetzt dazu. Wir können dafür stimmen. Also einen dagegen sehe ich da sowieso nicht, weil die Transparenz muss auch gegeben sein. Wortmeldung? Ja, Luther. Dazu möchte ich noch sagen, das ist ein Wiki. Wenn jemand merkt, dass da was fehlt und es ist schon mal bekannt, wo das ist, dann kann man das einfach nachtragen. Allerdings, ich habe es eben, als ich den Antrag gesehen habe, auch mal versucht. Die Datei, die ich bekommen habe, ist 2,5 Megabyte. Das Wiki erlaubt nur bis 2 Megabyte. Das heißt, wenn jemand einen Trick kennt, PDFs, die aus eingescannten Seiten besteht, in der Größe zu reduzieren, kann man es einfach, könnte man es hochladen. Okay, falls jemand Lothar helfen möchte, das PDF um rund 25% kleiner zu machen, um es hochladen zu können, dann wäre das hilfreich. Und ansonsten nochmal ganz kurz die Frage, gibt es noch Wortmeldungen? Eine noch. Im Endeffekt steht im Antrag auch drin, dass auch die Rechenschaftsberichte der Landesverbände durch uns quasi da vorgehalten werden sollen. Das müssen wir vielleicht noch ganz kurz diskutieren, ob wir das auch machen oder ob die Landesverbände einfach angehalten sind, das natürlich so zu tun. Stimmt, das wollte ich eigentlich auch noch anmerken. Ich weiß gar nicht, wir können die Landesverbände dazu, glaube ich, nicht unbedingt einfach so mal so verpflichten, weil das liegt in deren Verantwortung. Und das war eigentlich auch schon der Punkt. Okay. Der Antrag lautet, der Bundesvorstand möge beschließen, zeitnah eine zentrale Stelle einzurichten und bekannt zu machen, auf der und dann eingesehen werden können. Ich sehe da noch nicht, dass wir uns auch verpflichten, dafür zu sorgen, dass die LVs tatsächlich ihre Rechenschaftsberichte dort zeitnah einstellen, sondern wir sorgen nur dafür, dass es die Stelle gibt und die Stelle ist im Wiki. Wir können sie nochmal veröffentlichen und gut. Also ich sehe da jetzt kein Hindernis, dem Antrag zuzustimmen. Wobei auch letztlich im Bundesrechenschaftsbericht sind ja auch die Landesverbände und nochmal als Untergliederung die weiteren Untergliederungen auch aufgeführt. Also im Endeffekt steht alles schon im Bundesrechenschaftsbericht, was bei den Landesrechenschaftsberichten eben dann nochmal einzeln drin steht. Da geht in dem Sinne nichts verloren. Okay. Gibt es noch Wortmeldungen? Dann würde ich um die Stimmen bitten. Trägt mich bitte jemand bei Ja ein? Erledigt. Aus Tradition bin ich natürlich mit Sekors Stimme, gell? Nein, bitte bei Ja. Ich wollte gerade sagen, dass ich dich bei der nächsten Gelegenheit an diese Tradition dann erinnern werde. Okay, ich teile dem Antragsteller mit, dass sein Antrag angenommen ist, auch wenn das Wiki gerade, das Protokoll gerade etwas verhaut ausschaut, aber es sind genug Stimmen für. Und damit sind wir durch die Anträge durch. Weitere gibt es scheinbar nicht. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Sonstiges. An der Stelle der Aufruf an Christian Reidl, kannst du mal bitte was zu dem Thema in Hof sagen? Okay, dann nehmen wir zuerst Beckmann. Ich bin der Reidl aus Duisburg von den Sozialpiraten und zurzeit bin ich Administrator von diesem Blog. Der funktioniert nicht. Ich hatte am 23.12. die Bundes-IT angeschrieben, dass da was nicht in Ordnung ist, habe auch ein Ticket bekommen, dass ich Bescheid bekomme, wenn es gut ist. Hab auch bis zum 10.01.2015 gewartet. Dann habe ich am 11.05. wieder die Bundes-IT angeschrieben, weil bis dahin ist nichts passiert. Hab auch also wieder ein Ticket bekommen, dass ich Bescheid bekomme, wenn was getan worden ist. Und ich habe gestern oder vorgestern nochmal nachgeguckt bei den Sozialpiraten im Blog, da geht immer noch nichts. Und ob Bescheid bekommen, habe ich auch noch keinen. An wen kann ich mich da von euch wenden, dass das mal über die Bühne geht? Weil wir haben da seit Oktober nichts mehr gemacht da. Wir müssen unbedingt was machen. Nachfrage dazu. Du meinst die Website sozialpiraten.de oder die Subdomain sozialpiraten.piratenpartei.de? Die Subdomain. Ich habe also der Bundes-IT die komplette URL geschickt mit Fehlermeldung. Okay, also die Subdomain sozialpiraten.piratenpartei.de funktioniert? Ja. Yep. Die Seite an sich funktioniert aber nur der Blog nicht. Wir können nichts machen. Ich kann mich zwar einloggen, dann habe ich so links diese schöne Menüzeile von WordPress und dann ist Ende. Ja, also folgende Situation. Die Seite funktioniert, sie kann aber im Moment nicht mehr gepflegt werden. Also ich komme da genauso wenig rein. Und die Bundes-IT weiß davon und Thorsten hat da auch mal die letzte Mail, die ich da von ihm gekriegt habe, ist, ich kümmere mich drum, wenn ich wieder gescheites Netz habe. Und der geht halt wahrscheinlich auch in Arbeit. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht irgendwie Böswilligkeit oder so, sondern einfach Arbeitsüberlastung unserer Mitarbeiter. Aber nichtsdestotrotz sollte da so langsam mal was passieren. Hätte dich also auch angeschrieben, weil ich dachte, du machst ein bisschen IT, aber da war mehr so provodaktisch, Michael. Die hat immer persönlich angeschrieben, die Bundes-IT offiziell. Gut, also müssen wir noch bis Ende Februar warten? Naja, bis Ende Februar ist jetzt schon relativ lang. Michael, sind 2 Wochen irgendwie ausreichend? Was denkst du? Oder Hermi, weißt du was dazu? Keine Ahnung, ich kenne nicht die ganzen Tickets, die bei der Bundes-IT eingehen. Ich kann am Dienstag in der Telco gerne mal danach fragen. Ja, das wäre sehr gut. Mal einen kurzen Status abfragen. Weil wenn das Ding irgendwie nicht mehr zu reparieren ist, dann muss man sich was Neues ausdenken. Weiß zufällig irgendwer, auf welchem Blognetzwerk das läuft? Auf dem Vogone? Scheinbar nicht. Läuft nicht auf Vogone. Okay, also nochmal die Bitte, Hermi, erklärst du das mit der IT? Das mit den Tickets habe ich jetzt, das habe ich hier in Hamburg auch gehört. Also irgendwas muss da nicht stimmen. Also die haben mich auch angesprochen jetzt bei irgendeiner Vorstandssitzung gestern, vorgestern. Ticketsnummern habe ich, die habe ich bekommen, aber da passiert nichts. Ne? Naja, es ist halt bei der IT wie bei allen anderen Gruppierungen in der Piratenpartei auch. Die gehen gerade ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was die Ressourcen betrifft. Wenn die Tickets da sind, beziehungsweise wenn sich jemand beschweren möchte über die Arbeitsweise der IT oder so weiter, kann ich das gerne aufnehmen, aber dann brauche ich konkrete Ticketnummern und nicht ein diffuses, ja, ich habe da mal ein Ticket geschickt. Diese Ticketnummer kannst du haben. Wie lange seid ihr noch im Web? Wir sind nach der Sitzung noch ein bisschen da. Haben wir wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber ich habe jetzt wahrscheinlich Probleme, das irgendwie adäquat zu notieren. Schick mir bitte einfach eine E-Mail. Hier ist deine E-Mail-Adresse nicht. Schick's an vorstand@piratenpartei.de. Wir wissen dann, um was es geht und sorgen dafür, dass Hermi die Ticketnummer bekommt, okay? Genau. Vorstand@piratenpartei, ne? Vorstand@piratenpartei.de, genau. Das gleiche gilt dann natürlich auch für Hamburg, ne? Okay, gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Nicht der Fall. Dann habe ich hier noch bestenfalls. Ja, guten Abend zusammen. Ich hatte es am Dienstag schon mal angedeutet, dass ich versucht bin, einen Stand zu organisieren und die Hilfe des Bundesvorstands, um Hilfe des Bundesvorstands gebeten habe und habe auch einen Antrag, wie von euch gewünscht, gestellt. Leider habe ich jetzt nichts gesehen, nichts gehört. Wollt mal hören, wie es damit steht. Er kann auch gerne noch was weiter ausführen, wenn ihr mehr wissen wollt. Wie gesagt, ein Teil von euch weiß Bescheid. Das war der Stand in München, also Hanf-Geschichte, wo du als Argument gebracht hast, dass die FDP oder was weiß ich, welche andere Partei da auch einen Stand hat, gell? Ja, genau. Es haben allerdings noch mehr Parteien einen Stand dort, also die Linke. Und die Grüne, wenn ich mich nicht täusche, haben auch einen Stand. Ja, wir fehlen da. Du hast, soweit ich weiß, auch den anderen Landesvorständen bundesweit auch genau den gleichen Antrag weitergegeben, korrekt? Jein. Der Bundesvorstand möge das betreiben. Ich habe versucht, da weitere Gelder freizumachen, was mir auch schon gelungen ist. Es ist so, dass ich eine Zusage habe vom Bezirksverband Freiburg über 400 Euro, Sachsen-Anhalt über 100 Euro. Ich weiß, dass noch entsprechende Anträge laufen in anderen Bezirken und dass sogar eine Fehlkalkulation drin ist. Der Stand kostet nicht 1800 Euro, sondern 900 Euro, sodass die Gesamtsumme entsprechend schrumpfen würde auf knapp 2000 Euro. Und ich glaube, das Geld ist gar nicht mal großartig das Problem. Ich fände es einfach nur wichtig, wenn das Ganze ich glaube, dass wir das Geld zusammenkriegen würden, ohne den Bundesvorstand oder den Bundesvorstand finanziell belasten zu müssen, sondern es wäre einfach wichtig, dass der, weil ich das für eine Bundessache halte, also die Freigabe von Cannabis ist Bundesparteiprogramm. Wortmeldung, darf ich dazu was sagen? Kleiner Hinweis zwischen. Ja, dann mach du. Das ist deswegen nicht auf der TO, weil das als Umlaufbeschluss 9301 im Rettmein liegt. Okay, das erklärt das, Christoph? Also, wenn es uns kein Geld kostet, sage ich mal ganz offen, finde ich das eine schöne Aktion und klar ist es eine Drogengeschichte. Ich habe das halt nur überflogen und war gewillt, da dagegen zu stimmen. Nicht, weil ich thematisch das als unwichtig erachte, sondern die Gesamtsumme von 3000 Euro oder was da war, hat mich halt erschrocken, weil mein Budget für dieses Jahr, glaube ich, so dermaßen niedrig ist und wenn ich da einfach Ja sage, habe ich die Befürchtung, dass das Budget dann einfach abgegriffen ist. Grundsätzlich, wenn es halt irgendwie nur 200, 300 Euro ist, habe ich keine Schmerzen mit, da einfach zuzusagen. Christoph, dazu hatten wir ja auch diese Woche unter anderem in der PGF-Runde ausführlicher gesprochen und danach. Und das mit den Kosten, wie es er auch gerade beschrieben hat, es könnte sein, dass es deutlich günstiger wird für uns. Und er hat ja bis heute schon was zusammengetragen und die Gesamtsumme wird sich darüber reduzieren. Ich denke, da sollte man auf jeden Fall dabei sein und dann für den vielleicht gar nicht vorhandenen Restbetrag auch gerade stehen. Gibt es Einwendungen gegen folgenden Vorschlag? Können wir nochmal zum Tagesordnungspunkt Anträge kommen und den Antrag damit reinziehen und jetzt behandeln? Da hätte ich jetzt eine Wortmeldung zu. Also ich tue mich jetzt schwer, einen Finanzantrag abzustimmen, bei dem es irgendwie um über 2000 Euro geht, wenn gar nicht klar ist, welches konkret im Raum steht. Das könnten wir dann besprechen, wenn der Antrag zu besprechen wäre. Deswegen mein Vorschlag. Ich würde auch Silkos Vorschlag annehmen, dass wir den machen, bitte. Weil dann können wir das jetzt machen, bevor wir einen Umlaufbeschluss haben, der relativ aus meiner Sicht dringend ist. Und wenn wir gerade eine Sitzung haben und die alle zusammen sind, dann können wir auch sowas machen. Ich bitte sogar darum, dass wir den reinziehen, weil der bereits seit 3 Tagen als Umlauf schon wieder unterwegs ist. Und von daher sollten wir da jetzt eine Klärung erbringen. Okay, dann ändern wir die Tagesordnung ab, kommen nochmal zurück zum Tagesordnungspunkt 4 und nehmen den Antrag als 4.5 mit in die Tagesordnung auf. In der Zwischenzeit, wenn das passiert, würde ich alle bitten, die Hamburger Kandidaten ganz, ganz wichtig hochzupushen über Facebook, über Twitter, Google Plus, Instagram und was weiß ich, was es da alles gibt. Aber ganz wichtig, Twitter, da sind wir nur eine oder zwei Leute unter den eine Person ist nur unter den Top 20 der Twitterer, Social Media bei irgendeiner ganz wichtigen Geschichte hier in Hamburg. Und das kann nicht sein. Alter, Leute, das kann nicht sein. Wir müssen eigentlich jeden wirklich hochpushen, wenn wir den 30, 40 Mal retweeten. Wir müssen, was das angeht, in der Social Media Bereich an Nummer 1 sein, alle. Also wer da gerade zuhört und Lust hat, geht auf Piratenpartei-Twitter-Account, da gibt es eine Liste der ganzen Kandidaten, retweetet die und darüber würde ich mich freuen. Danke. Okay, ich schlage vor, dass wir Christus dann zeitnah eine Preisliste vorlegen für seine Werbeeinblendungen und kommen jetzt zum Antrag Unterstützung der Cannabis XXL-Messe mit Geld. Ich habe ein Problem, den Antrag so zu beschließen, wie er eingereicht wurde, weil da keine finanzielle Begrenzung vorgesehen ist. Deswegen Hermes Einwand, das so zu beschließen, trage ich mit, also bin ich ganz bei dir. Ich würde aber trotzdem gerne sehen, dass wir die Unterstützung beschließen und eben eine entsprechende Grenze für ein Budget vorsehen. Gibt es dafür Vorschläge? Also ich, Wortmeldung. Ja, immer los. Ja, sorry. Dadurch, dass ich jetzt irgendwie in ein, zwei Landesverbänden gehört habe, dass die Anträge da auch sind und ich in keinster Art und Weise eine Ahnung habe, wie viel Geld da von den anderen Landesverbänden kommt, würde ich deinen Vorschlag halt wirklich auch untergraben und sagen, okay, wir unterstützen das grundsätzlich, wir können auch gerne über diesen Betrieb da das Ganze organisieren, wie bei der... Ja, da höre ich gerade, Rheinland-Pfalz gibt was, denn Hamburg diskutiert gerade drüber. Also ohne, ich würde da keinen finanziellen Geschichte da machen, wie jetzt der Bernd gesagt hat, dass wir den Oberdeckel machen. Also ich würde das gerne professionell sagen, okay, erst die Anträge der LVs, was dann übrig bleibt, können wir gerne nochmal diskutieren und dass wir das liebend gerne unterstützen, aber nicht finanziell. Darf ich Wortmeldung? Ja, bitte. Ich mache euch vorhin einen Vorschlag. Wie gesagt, die Gelder, ich habe schon Freigaben über 500 Euro und da ist mehr in der Mache. Ich weiß, dass Nordrhein-Westfalen versucht sein wird, da uns zu unterstützen. Es gibt viele Anträge noch sogar in den Bezirksverbänden in Oberbayern und in Schwaben. Vielleicht einfach einen symbolischen Beitrag, 200-300 Euro und dann setzt eine Bedingung rein, sollten die Beträge nicht die Summe von 2050 wären wir jetzt, wenn wir, wie gesagt, wenn der Stand mit 900 Euro kommt und nicht mit 1800 Euro, dass dann das Ding platzt. So, es ist nur so, dass die Reservierung dieses Standes jetzt noch circa 11 bis 12 Tage funktioniert und dann wäre er weg. Das sind die Randbedingungen. Und wenn ihr da einen symbolischen Beitrag zu leisten würdet, dann wäre das toll, glaube ich, einfach auch so als Vorbildfunktion für die Landesverbände und für die Bezirksverbände, die sich beteiligen möchten. Okay, ich oder du? Ja, ich würde gerne zuerst. Ich hätte gerne ein Meinungsbild, und zwar würde ich gerne wissen, wer einem Antrag zustimmen würde, diese Messe oder den Stand auf dieser Messe mit einem Betrag bis 300 Euro zu unterstützen. Ich fange einfach mal oben an, Bernd. Ja. Hermi? Da richte ich mich voll und ganz nach den Schatzmeistern, ehrlich gesagt. Christos? Ich möchte gerne einen Kostenplan haben, ich möchte das relativ professionell haben und ich möchte nicht einfach sagen, wir machen mal irgendwo eine lockere Geschichte bei bis 300. Sorry. Lothar? Jetzt wird's schwierig. Wenn, dann kommt's ja aus dem Budget der PolGFs im Zweifelsfall. Jetzt sagt einer nein, einer ja. Ich enthalte. Ich halte mich erstmal zurück, Enthaltung, so in der Richtung. Marc? Ich wäre tendenziell dafür. Michael? Tendenziell dafür, aber das, was Christus sagt, so mit Kostenplan und Ordnung in den Finanzen, würde ich ganz prima finden. Carsten? Ganz klar dafür. Stefan? Zumindest tendenziell dafür. Okay, ich wäre auch dafür, das entsprechend anzunehmen, um einfach zu zeigen, dass wir nicht alles ablehnen, was irgendwie mit einer Unterstützung von der Veranstaltung zu tun hat, und die Veranstaltung passt wirklich zu dem, wofür wir stehen. Christus, das kann dir passieren. Ja, Hermi? Wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach diesen Antrag, so wie er da steht, ablehnen? Ich erinnere mich nicht mehr, ob da ein konkreter Betrag jetzt drin stand oder nicht. Ich habe zumindest die Kalkulation gesehen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe den Antrag ablehnen, und dann würde ich mich auch gerne Christus anschließen, wenn irgendwelche Summen bekannt sind, die von den einzelnen Gliederungen kommen, dann hätte ich da gerne eine Auflistung für, und dann können wir gucken, wie viel dir noch fehlt, beziehungsweise was dir noch übrig ist, und dann einfach einen neuen Antrag machen. Okay, ich hätte folgenden Vorschlag. Wir machen das in der Tat so, wir lehnen den Antrag ab und beschließen einen eigenen, und zwar könnten wir beschließen, Gabriele, kannst du mal versuchen mitzutippen, der Bundesvorstand unterstützt die Cannabis XXL Messe, entsprechend Antrag 9301, bis zu einem Betrag von 300 Euro, vorausgesetzt, der Antragsteller legt einen für uns nachvollziehbaren Kostenplan vor. Anmerkung dazu. Zum einen hat er ja schon relativ, oder liegt ja schon relativ detaillierte Kostenaufstellung bei, aber wesentlich wichtiger ist, dass wir die Teilnahme der Piratenpartei unterstützen und nicht die Messe in dem Antrag drin. Also unsere Teilnahme unterstützen wir und nicht die Messe selbst. Okay, also ja, ich würde gerne Hermes und Christos Bedenken mit aufnehmen. Deswegen die Bitte an den Antragsteller, uns nochmal einen aktualisierten Kostenplan zukommen zu lassen, der da den Ansprüchen entspricht. Und ja, Bernd hat recht, also wir unterstützen mit unserer Teilnahme an der Messe nicht die Messe selbst, sondern unser Programm nach außen zu vertreten. Wortmeldung noch zu Bernd. Selbstverständlich ist der Antrag, der da stand, aber die Kosten, ein Kostenplan, und das, was ich mir vorstelle, ist einfach ein Plan von dessen, was an Einnahmen da ist. Das ist momentan nicht bekannt. Und zusätzlich den Faktor, oder das eine normale Budgetplanung, Bernd. Wir können nicht einfach sagen, yippie, ein Thema ist geil, haben kein Geld und hauen von den wenigen Geld da was raus. Thematisch finde ich das ungemein wichtig, dass wir einer unserer wichtigsten Themen, das heißt die Drogenpolitik, nach vorne pushen. Aber trotz alledem sollten wir so ein bisschen professioneller werden in manchen Sachen, ohne dass ich jetzt hier irgendjemand angreifen will. Ja, du hast recht mit so einem detaillierten Kostenplan. Ich kenne solche ja, und in der professionellen Welt sind die überall Standard. Ich weiß aber, dass sehr viele Piraten mit sehr viel Freizeit die Arbeit tun und nicht in allen Bereichen Profis sind. Und ich fand es eigentlich schon mal sehr lobenswert, dass in dem Antrag wirklich mal detailliert die Kosten, die anfallen, aufgeschlüsselt sind und so weiter. Und nicht einfach nur gesagt, hey, wir brauchen pauschal 6.000 Euro und wir machen irgendwas XY damit und sagen gar nicht, was XY ist. Also das hat eigentlich schon eine sehr positive Tendenz innerhalb dieser Entwicklung, die du skizzierst, für mich gehabt und für mich eigentlich erst einmal nachvollziehbar gewesen. Dadurch, dass jetzt aber auch Einnahmen der LVs dazukommen und anderen Gliederungen, da haben wir ja am Dienstag ausführlich drüber gesprochen, und eigentlich hat man auch gesagt, dass möglichst die Daten alle vollständig da sind. Geht natürlich nicht, die LVs und anderen Gliederungen, die können ja auch nicht unbedingt innerhalb von eineinhalb Tagen alles machen, beschließen und so weiter. Ist es halt jetzt dieser Strich, diese Bilanz noch nicht komplett zu ziehen. Okay, Christus, lässt du mich bitte? Selbstverständlich. Entschuldigung, ich hätte eine Frage an den Antragsteller. Wärst du mit dem Vorgehen, also deinen Antrag abzulehnen und einen entsprechenden anderen Antrag zu beschließen, der eben die Bedingungen mit dem detaillierten Kostenplan nochmal explizit aufnimmt und den Betrag auf 3.000 Euro, auf 300 Euro, Entschuldigung, deckelt, einverstanden, oder ist das etwas, was dir eh nichts hilft? Doch, würde mir schon helfen. Die Frage ist halt, buchen wir das dann offiziell als Piratenpartei Deutschland oder soll das dann eben, das ist für mich einfach eine formale Frage, die ich habe. Also grundsätzlich bin ich sehr erfreut, dass ihr da in die Richtung schlagt. Ich kann auch eure Bedenken nachvollziehen, dass eben, wie gesagt, die Einnahmen, die mir auch noch nicht vollständig bekannt sind, weil, wie eben schon mal gesagt, dass eben viele Landesverbände und Bezirksverbände noch Entscheidungen treffen müssen. Es haben eben, wie gesagt, erst zwei mir bekannt eine getroffen. Die restlich verbleibenden Kosten wären 1500 Euro plus eben, wenn ich noch die 300 von euch, dann sind wir bei 1200 Euro. Ich gehe fest davon aus, dass das insgesamt zusammenkommen wird. Das ist so das Feedback, was ich habe. Grundsätzlich finde ich das toll. Die Frage für mich ist nochmals, wer bucht das Ding offiziell? Das kann dann über uns. Das kann dann über uns laufen, wenn die Finanzierung gesichert ist. Christoph? Das läuft über den Bund. Das ist ganz klar. Wir haben ja, dann setze ich mit den Schatzmeistern auseinander zusammen. Da gibt es eine Geschichte, wie das läuft. Und grundsätzlich läuft das über den Bund. Es ging mir auch nicht darum, dass ich den Antrag total scheiße oder so finde. Es ging mir nur darum, dass wir das relativ professionell machen. Ich danke dir für den Antrag übrigens. Nein, ich danke euch. War mein erster und ich werde Besserung zeigen. Okay, gut. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt. Und das scheint nicht der Fall, würde ich darum bitten, die Stimmen einzutragen. Wir fangen erst beim 4.5, also den originalen Antrag ein. Den würde ich bitten abzulehnen, um einfach da auf der sicheren Seite zu sein. Und dann bei 4.6 die entsprechende Stimme. Kann ich bitte bei 4.5 jemanden eintragen und bei 4.6 dafür? Ja, das Gleiche für mich bitte. Okay, ich teile dem Antragsteller mit, dass sein Antrag abgelehnt ist und der alternative Antrag mit den üblichen Irritationen in der Dafürzeile angenommen ist. Wegen der Details kannst du dich dann wahrscheinlich am einfachsten mit Lothar in Verbindung setzen, wenn du irgendwas brauchst wegen der Buchung oder so. Ich bedanke mich recht herzlich und finde, das ist ein riesig klasse, ein super Signal. Dankeschön. Gerne. Okay, damit wären wir durch den Antrag durch. Wir kommen nochmal zum Tagesordnungspunkt 5. Gabriele, müsstest die Uhrzeit eventuell noch anpassen, beziehungsweise vielleicht sollte man das dann als Punkt 6 aufnehmen. Das wäre schlau, keine Ahnung. Ihr werdet das irgendwie machen, dass es passt. Wir haben noch ein Thema, das ich gerne mit einbringen würde. Und zwar gibt es hier im Norden Bayerns, also in Hof, jemanden, der bei den Piraten sehr aktiv ist und der hat auf einem geplanten Asylbewerberheim oder auf einer geplanten Asylbewerberunterkunft Hakenkreuzschmierereien gesehen. Die hat er fotografiert und versucht, bei der Staatsanwaltschaft für Ermittlungen zu sorgen. Und das hat die offensichtlich nicht interessiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Bin, möge mich nach korrigieren, wenn ich falsch liege. Daraufhin hat er die Bilder, die er da gemacht hat, in Facebook gepostet, um einfach die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass da so eine Unterkunft beschmiert wurde und nichts passiert. Und hat jetzt das Problem, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt, weil er entsprechende Bilder gepostet hat. Und ich bin da so ein bisschen irritiert, weil das eigentlich ja schon eine Möglichkeit wäre, um einfach auf den Missstand hinzuweisen und es ja nicht darum ging, diese Symbole irgendwie zu bewerben und zu veröffentlichen. Und deswegen wäre meine Frage, was wir dazu tun können. So, und jetzt übergebe ich das Wort trotzdem an Bim in der Hoffnung, dass er irgendwo da ist. Ja, ich bin da. Hört ihr mich? Einwandfrei. Wunderbar. Ja, also was du erzählt hast, ist vom Sachverhalt her soweit richtig. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft wegen Verbreitung von Propagandamitteln nach 86a. Es gibt allerdings die Möglichkeit im Paragraphen 86 Absatz 3, wonach man nicht strafbar ist. Es bezieht sich unter anderem auf Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre, Berichterstattung. Also die Medien sind privilegiert, aber eben auch der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen. Man kann jetzt in dem vorliegenden Fall, ich habe es vorhin schon mal im Mumble-Chat den Link gepostet, aber wer sich das aus Interesse und im Kampf gegen rechts gerne genauer anschauen möchte, möge auf Facebook bitte das Profil von Wastel Steinhäuser mit Ä, U und scharfem S suchen, direkt auf Facebook, da findet man es, dort sind auch die Fotos zu sehen. Wenn man jetzt die strenge Rechtsauffassung betrifft, bewege ich mich bereits auf in einer strafrechtlichen Grauzone. Deswegen habe ich das jetzt auch so vorangeführt. Auf diesem Profil steht, sieht man also sehr deutlich Hakenkreuze und unten drunter den Spruch Vollpfosten in Feilitsch am Werk, Hinweis an diese A-Löcher, wenn ich euch erwisch, hilft euch auch keine Polizei mehr. In rechtlicher Hinsicht, nach meiner Einschätzung, kann man jetzt darüber diskutieren, ob er dadurch exkulpiert ist. Und zwar deswegen, weil zwar seine politische Auffassung sehr eindeutig deutlich gemacht wird, aber die Frage ist, ob es hier rein formaljuristisch einer Abwehr dient. Ich habe jetzt die Rechtsprechung zu dem Thema ein bisschen recherchiert. Das war relativ einfach, weil ich in der größten Datenbank, die es gibt, nämlich Juris, 19 Entscheidungen insgesamt gefunden habe. Und von denen sind nur drei halbwegs und eine direkt einschlägig. Die ist vom Oberlandesgericht Stuttgart von 2006. Und da kann ich euch eigentlich den entsprechenden Leitsatz mal zitieren. Der lautet, die Tatbestände in den Fällen der Paragraphen 86, 86a und 130 StGB werden indes durch die Sozialadäquanzklausel des 86 Absatz 3 ausgeschlossen, weil das Zugänglichmachen entsprechender Inhalte der staatsbürgerlichen Aufklärung oder ähnlichen Zwecken dient. Ob ein Vorgehen zu missbilligen oder den vom Gesetzgeber anerkannten Zwecken dient, hängt maßgeblich von der objektiven, aus dem Inhalt zu ermittelnden Zwecksetzung ab und nicht von dem subjektiven Willen des Linksetzenden. Wir reden also hier vom Internetbereich. Zu beurteilen ist insbesondere der Kontext, die Begleitumstände sowie der Gesamtzusammenhang, in dem sich die gesetzten Links befinden. Und weiter oben in diesem Urteil ausdrücklich gesagt, dass ein Verweis auch auf Hyperlinks mit strafbaren Inhalten so jemanden dann nicht straflos stellt. Für uns, weswegen wir das überhaupt in dieser Vorstandssitzung thematisieren, geht es um die Frage, inwiefern wir nach den Kriterien des gesunden Menschenverstandes durchaus diskutable Maßnahme der Staatsanwaltschaft Hof, die aber im Prinzip Business as usual ist, die ermitteln immer mal, ob man das nicht vielleicht aufgreifen könnte und es jeder für sich selbstverständlich überlegt, ob er diese Facebook-Seite teilt. Sollte jemand das tatsächlich tun, wozu ich ausdrücklich nicht persönlich aufrufe, dann würde ich in diesem Fall dringend empfehlen, dass man auch noch ausdrücklich dazu schreibt, zu welchem Zweck das erfolgt, nämlich beim Kampf gegen Rechts, dass beispielsweise in einer Gemeinde schon solche Dinge zu sehen sein müssen und dass man jetzt endlich gegen Rechts vorgehen muss oder dergleichen mehr. Wir haben uns auch schon überlegt, ob ich unter Umständen SECO anstifte, das zu verbreiten und wir uns dann beide bei der Staatsanwaltschaft anzeigen, um zu sehen, ob sich da insbesondere bei der Rechtsprechung jetzt was ändert, weil die Rechtsprechung, wie gesagt, zu dem Thema sehr dünn ist. Wir überlassen es jedem Einzelnen, wie er mit diesem Sachverhalt umgeht und ich stehe hier für Fragen zur Verfügung. Danke. Okay, gibt es Fragen an Danny? Wie sieht's mit einem Blogbeitrag aus, in dem du das, was du jetzt gerade für uns ausgeführt hast, mal darlegst und auf diesen Fall aufmerksam machst? Würde ich furchtbar gern machen. Allerdings bin ich morgen Abend in dem großen Mammel und organisiere für Samstag eine No-Pegida-Demo und dann dauert's ein bisschen. Frage, das ist morgen Abend, gell? Die Podiumsdiskussion. Ja, Christos, müsstest du notiert haben, hast du zumindest getwittert. Ja. Okay, die Frage von Danny nochmal aufgreifend, fühlt sich irgendjemand unter unseren Zuhörern in der Lage, das, was BIM eben ausgeführt hat, nochmal zusammenzufassen, notfalls anhand des Protokolls, das Bauer Jupp sowieso irgendwie spätestens in 2 Stunden online stellt, um daraus zumindest die Rohfassung eines Blogbeitrags zu schreiben, weil das würde uns, glaube ich, an der Stelle tatsächlich weiterhelfen. Ich würde das ungern einfach versanden lassen. Ich finde es nämlich eine ziemlich grobe Sauerei, was die da treiben. Wenn ich hier kurz einhaken darf, man muss die Dinge auch immer richtig einordnen. Der bloße Umstand, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, heißt ja noch lange nicht, dass jemand für schuldig gehalten wird. Also so gesehen kann das durchaus ein üblicher Vorgang sein. Was die Sache aber tendenziell skandalös macht, wenn es stimmt, was Wastl da sagt, dass er nämlich eine Strafanzeige wegen der Schmierereien erstatten wollte und da eben kaum darauf reagiert wurde und er als Reaktion darauf das quasi ins Netz gestellt hat, dann kann man natürlich durchaus sagen, dass die Staatsanwaltschaft in der einen oder anderen Richtung etwas engagierter und in der anderen etwas weniger engagiert war. Wenn man sich jetzt überlegt, wie man da drauf vorgehen möchte, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Sollten jetzt mehrere hundert Personen diese Facebook-Seite teilen, dann wäre das das eine. Sollten mehrere hundert Personen diese Facebook-Seite teilen und sich jeweils selbst anzeigen wegen einer möglichen Straftat, dann würde das für ziemlichen Aufwand sorgen. Also ich rufe ausdrücklich nicht dazu auf, das sind rein hypothetische Gedankenspiele. Wortmeldung? Ja, Christoph. Also grundsätzlich, ich versuche das jetzt mal nicht juristisch. Kann man diesen Menschen damit unterstützen? Wie soll ich es jetzt formulieren? Also sollten wir ihnen helfen in irgendeiner Art und Weise oder wie würdest du das jetzt wollen? War das jetzt eine Frage an mich? Ja, aber nicht juristisch beantwortet. Bitte normal, sterblich. Also unjuristisch, Wastl hat sehr klargestellt auf seiner Facebook-Seite, wie gesagt, Wastl Steinhäuser, dass er das als Privatperson macht und nicht als Pirat. Er hat sich jetzt nicht von den Piraten distanziert. Aus welchem Motiv er heraus das macht, dass es eine eigene Aktion ist oder dass er die Piraten schützen will, weiß ich nicht. Demzufolge müsste man ihn fragen. Ich weiß es schlicht nicht. Ich denke, er würde eine Unterstützung in der Form gutheißen, dass diese Aktion der grundsätzliche Anlass ist, dass man den Kampf gegen rechts verstärkt. Aber ich glaube, eine persönliche Unterstützung, meine persönliche Einschätzung, die erwartet er nicht und fordert sie schon gleich gar nicht. Okay, ich habe drei am Sprechermikro noch. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Reihenfolge. Stefan oder Marie zuerst? Ich wollte einfach nur sagen, dass mir gerade auf der Seite die letzte Info ist, dass er die Nachricht bekommen hat, dass das Verfahren eingestellt ist. Okay. Vielleicht lag es daran, dass vorgestern ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung im Bayernteil darüber erschienen ist. Okay, das heißt, das ist hinfällig, weil jetzt nochmal nachtreten keinen großen Sinn macht. Es kommt darauf an, gegen wen man tritt. Wenn man von irgendwie die Absicht gehabt hätte, gegen die Staatsanwaltschaft zu treten, dann natürlich nicht. Das wäre aber auch nicht meine gewesen. Dass man sich überlegt, das Problembewusstsein zu wecken, indem man Hakenkreuze postet, um darauf aufmerksam zu machen, dass die mittlerweile wieder in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind, dann kann das durchaus noch Sinn machen. Okay. Marie, hast du noch eine Nachfrage oder noch einen Punkt? Nein, ich habe nur den Knopf nicht gefunden, für wieder runterzukommen. Alles klar. Okay. Robert? Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, damit diese Sache mit diesen Anzeigen sehr oft gemacht wird. Also gerade hier in meinem Bereich ist es so, damit es hier jemand gibt, der Pressearbeit adäquat gegen Nazis macht, er regelmäßig Strafanzeigen bekommt von Nazis, weil er Hakenkreuz abfotografiert und so weiter. Und ja, jedes Mal vor Gericht gehen müssen und so weiter, ist eine unschöne Art und Weise, ne? Ja, okay. Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann würde ich gerne BIMs Appell nochmal aufnehmen, falls das jemand sich überlegt, bitte es nicht als Empfehlung in irgendeiner Form zu betrachten, weil das Thema insgesamt eben strafrechtlich nicht ganz unkritisch ist. Noch eine Nachfrage, dass die er hat ja erst versucht, die Sache anzuzeigen und erst als da sehr unterengagiert gehandelt wurde, hat er ja zu diesem Mittel gegriffen. Gibt es da schon irgendwas in dieser Hinsicht und sei es im entsprechenden Kommun oder im entsprechenden Parlament eine entsprechende Anfrage, warum da so unterengagiert drauf reagiert worden ist, weil das ist doch ich meine, nicht ohne Grund sind solche Sachen ja verboten und es hilft aber nichts, wenn man es nur ins Gesetz reinschreibt, wenn dann es in der Praxis nicht umgesetzt wird. Das wäre doch einmal für den entsprechenden Ausschuss, ich weiß nicht, wie das in Bayern organisiert ist wahrscheinlich Landtag, aber da könnte man doch auch mal nachhaken. Könnte man nachhaken, ich würde vorschlagen, ich mache das informell und gebe es an Niki weiter. Aber ich fürchte, das ist mittlerweile durchaus Praxis geworden. Ähnlich wie bei häuslichen Auseinandersetzungen, wo die Polizei aus Erfahrungswert sagt, das interessiert uns gar nicht, weil das macht uns nur Arbeit. Das ist jetzt keine, das befürworte ich natürlich nicht, aber das ist Praxis. Okay. Smellcaster? Ja, es ist ja so, dies abends gehen irgendwelche Killis unterwegs, sprühen entsprechend verfassungsfeindliche Zeichen irgendwo ran. Und das nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern seit Jahrzehnten. Es sind irgendwelche Jugendlichen und die fühlen sich da ganz toll bei. Man erwischt sie nicht, aber irgendwann sagt dann auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft auch, ne Jungs, lasst mal gut sein. Okay, dann Danny. Möchte ich entschieden Widerspruch einlegen gegen diese Wortmeldung, was ich da gerade gehört habe. Es hat einen Grund, warum gerade diese Symbolik eben mit harten Strafen begleitet ist. Und stell dir einfach mal vor, du wärst irgendwo Flüchtling, kommst irgendwo neu hin und kriegst gleich mal sowas ins Gesicht gehalten. Das ist nicht sonderlich Willkommenskultur und so weiter und so fort. Also mach mal bitte halblang, Kollege. Nein, das hat nichts mit Willkommenskultur zu tun, sondern mit Halbstarken. Ein Phänomen, was es zu meiner Jugend schon gab. Irgendwelche Kiddies, die sich ganz toll fühlen, wenn sie irgendeine Scheiße bauen. Die wissen genau, es ist verboten. Die wissen genau, sie kriegen Ärger, das heißt, sie kriegen einen Klaps von den Eltern, weil sie teilweise noch nicht mal volljährig sind. Das kannst du nicht wissen und genauso gut können es irgendwelche rechten Schlägertrupps oder sonstige Gestalten sein, die hierzulande durchaus auch durch die Gegend rennen. Also bitte hör mit diesen Scheißverharmlosungen auf, ich krieg's kotzen. Okay, ich würde vorschlagen, die Rednerliste an dieser Stelle zu schließen. Herr, ich nehme an, du wolltest Ähnliches vorschlagen. Korrekt. Okay. Ich hätte noch eine Wortmeldung zum Abschluss. Okay. Wer mit mir auf Facebook verlinkt ist, ich habe mit einem entsprechenden Kommentar den Eintrag von Wassel Steinhäuser soeben auf mein eigenes Profil geteilt. Alles klar. Nur als Mitteilung und weiterhin nicht als Aufforderung, das ist meine persönliche Sache. Prima. Damit würde ich den Punkt unter Sonstiges auch abgehandelt betrachten. Da fehlt ein Als. Gibt es weitere Punkte für Sonstiges? Nur kurz noch ein Nachtrag zu dem 4.4 Veröffentlichung Rechenschaftsberichte. Dank GhostScript habe ich es geschafft, das auf 5 zu verkleinern. Auf dem Bildschirm ist es okay und ist jetzt verlinkt. Das ist prima, vielen Dank. Okay, nachdem es scheinbar keine weiteren Punkte für Sonstiges gibt, Tagesordnungspunkt 6, Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Open Mic. Seit wann steht da Open Mic? Und vor allem waren wir da nicht gerade. Und wer ist Mike? Gut, ich sehe, Mike ist geschlossen. Und ich würde vorschlagen, die Sitzung damit für heute zu beschließen. Es ist 21.11 Uhr. Ich bedanke mich für die Anträge, für die rege Teilnahme, für das Interesse und wünsche allen einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.